Gleich wird es 22.39 Uhr Nachtschwärmer. Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel und 5 in der Bremen werden gesucht. Das muss wohl jeder Nacht schon mal kennen, Nachtschwärmer. Hier ist unser Gewinnspiel 01388000. Ruf mich an, aber es geht noch weiter. Is you that's true. Und hier sind wir unserem Gewinnspiel. Einen mache ich noch dazu. Und dann möchte ich es wissen.

Hallo, hallo, Nachtschwärmer. Für unsere Nachtschwärmer. Hallo Leute, hier spricht Willy Butz. Herzlich willkommen auf meiner ersten CD. Stellt am besten gleich Bier und Salzstangen bereit, damit ihr in den nächsten Minuten nicht aufstehen müsst. Bei riesigen Nebenwirkungen esst bitte die Packungsbeilage oder tragt euren Arzt zum Apotheker. Viel Spaß. Interpreten suchen wir wieder. Thank you. mind. Let me feel, let me give you the rhythm. Position of love is what I'm feeling inside. Quick, catch up before you lose me. Don't look so, you might not know me. Growing up, what's the mystery of music? Will it find its way or will it lose it? There's a different way that only answers. Hold your head in the way things faster. Time is running out. Do you know? Feel the vibe. Why let it grow? Open your heart, give your mind, give me your soul. And feel the rhythm, let go. Am Vaterabend. Bom digge digge digge bong digge bong.

Das ist Traffic Light, Nachtschwärmer. Immer noch ein kleiner Geheimtipp. Aber ganz stark im Kommen. Und wenn ich euch sage, das ist von einem DJ-Kollegen aus Karlsruhe produziert. Hut ab, Traffic Light. Ich bin ein cooler Typ, naja, ein richtiger Mann. Und ich packe es weg, so merkt man mir nicht an. Gefühle dieser Art sind nichts als Schwäche. Viel zu spät und immer wieder lass ich dich dann gehen. Ich kann sowas nicht sagen, kannst du mich nicht verstehen. Ich hab geträumt von dir und wir durchgemacht. Jetzt rebelliert mein Magen, denn ich muss dir was sagen und ich hab Angst, dass du lachst. Ich hab geträumt von dir, jetzt bin ich aufgewacht. Und hab ich nicht zu sagen. 22:41, hallo Nachtschwärmer. Wir sind mitten in unserem Gewinnspiel und das geht noch weiter. Oh, no! Ich hab geträumt von dir. Super! Choosing me via my is a big problem. Lots of people getting hot just for nothing. Do to be numb to make up your mind. Make up your mind before it gets too late. Action speaks much louder than words. If you haven't got one, just ask the doctor. Just ring, call a yard before. Self-confidence is the key to choose. Self-confidence is the key to choose. Let the beat go on. Hold it on. Die ganze Zeit auf der Bahn. Und ich bin fast sicher, das wird wieder ein Knaller. Wir haben keinen Aufwand, keine Mittel gescheut. Volle Power nach 22 Uhr. Ah, wann kannst du losgehen? Ich kann's kaum erwarten. Los geht's, die Ohren anlegen und dann schneller. Now it's the time to get something set. Rhythm and drums and the booming track. The days of love in the world, we'll see how children live in harmony. The things are not from heaven sent, but as it does, there will be men. I'm felt everywhere and all around, even on the floor, but do not count. Now it's the time to get something set. Rhythm and drums and the booming track. The days of love in the world, we'll see how children live in harmony. The things are not from heaven sent, but as it does, there will be men. I'm felt everywhere and all around, even on the floor, but do not count. From everywhere, it's not a thing, but very nice. Hope you felt this more than twice. From the sky and all above, come on, be the face of love. General Base, der Base of Love. 22 Uhr und 13 Minuten. Hallo Nachtschwärmer. Immer jeden Freitag ab 22 Uhr bis 2 Uhr ist der liebe Charlie hier bei The best station with the best music. Einfach super. what it is, wrong. I'm not talking showbiz life. Cause you got to live, some try to take and some try to give, but it's real. You know what I mean, it's love. Is it what it seems this time? Could it be a dream life? I like how it feels, why? Do you always act so shy? Why do you always tell me a lie? It hurts so bad when I look in your eyes. Seems as if you're about to cry. I look in the sky and ask myself why. Why don't we give the dreadlocks a try? The love I have will meet you high. Don't let it pass you by. Think about the way that we live today. Think about Bumm, diggi, diggi, diggi. 22:46 Uhr. Wird's gleich nach Schwimmer? Hier ist unser Gewinnspiel. Seid ihr am Laufen? Okay, ich werde gnädig. Wir bringen noch zwei. Hier sehen wir noch unser Gewinnspiel und da will einer mitmischen. El, du machst nicht mit. Anwesende sind ausgeschlossen. Du kannst nicht mitmachen. Hört mal, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Halt dich raus, El. Und immer wieder probieren. Schon mal ein starker Song nach dem anderen. Also wer das nicht weiß, der weiß ich auch nicht. Dem kann ich nicht mehr helfen. Ist das geil! So, wenn wir sehen, wer in der Leitung ist. So, Nachtschöpfer, das ist jetzt die Disco-Version von der derzeitigen Nummer 1. Questions in your eyes, I know it's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You will only cry those heavy tears, and though I make mistakes, I never break your heart. And I swear, by the moon and the stars in the skies, I'll be there. I swear, like the shadow side. For better or worse, till death do us part, I love you with every beat of my heart, and I swear. I'll give you everything I can. I'll build your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. When just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time just the pace, love won't age at all. And I swear, by the moon and the stars in the sky, I'll be there, yeah, yeah. I swear, like the shadows by your side. I swear, double trouble ist das. Tja, Freitags Nachtschwärmerzeit Spezial. We'll be right back. Nachtschwimmer, das ist Wolfel, der Tophammer aus Spanien. Hier ist Radio Regenbogen. Spezial mit Charlie 2000. Super stark. Das ist ein Remix, denn original haben wir dann auch noch, ganz klar. Nachtschwärmer-Sendung. Ich bin schon eingeschlafen. El, du schläfst jetzt noch nicht ein. Ich habe nicht nur einiges vor mit dir. Hey, El, wart's ab. Es ist wieder soweit. Zeit für Spaß und Spannung. Ein Gewinnspiel. Ich merke, wir rutschen schon wieder in den totalen Wahnsinn. Das flutscht ja heute wieder. Ein Leben vorbei. Jetzt kommt unser Gewinn. Heute haben wir nämlich jede Menge Gewinnspiele, ganz, ganz viel Spaß und die absoluten Top-Songs. Der Knaller aus dem Süden, Nachtschwimmer. Wakefield Saturday Night. Und das Remix, die normale Version gibt's schon im Handel, habe ich gesehen. Kurz nach halb haben wir unser erstes Gewinnspiel. da, da, da.